Wir haben neuerdings eine höchst dekorative Dachziegelabdeckung auf dem Haus und einiges an neuer Elektrik im Keller. Letztere taugte dazu, mal die Werkstatt aufzuräumen und etwas auszumisten, damit dafür Platz ist. Allein die diversen Holzreste hätten locker für ein Martinsfeuer gereicht. Blöd nur, dass sie teils lasiert oder geleimt sind, weshalb man sie nicht einfach verbrennen darf. Ein Fall für die graue Tonne, in der sie demnächst mit und mit entsorgt werden. Ebenfalls entsorgt wurde auch die alte terrestrische TV-Antenne. Gar nicht so blöd, denn dort leckte immer wieder Wasser rein und die Dachlatte an der Stelle war schon ziemlich marode. Ansonsten gibt es außer dem üblichen Schrittiergelaber eigentlich nichts wirklich Wichtiges zu erzählen. Aber wann habe ich das schon? Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen Konserve Nummer 96. Heute starte ich ohne lange Einleitung mit Lavalieren beim Schrittieren. Tja, ja, kaum gehen wir los, ist die fucking Sonne da. Aber viel mehr Leergut als wir. Das sind ja kein Wunder, dass wir ein Problem mit Bierflaschen haben. Ja, also die Brauereien. Wenn der die alle im Garten hat, Hölle. Das ist ja der Knaller. Habe ich den das letzte Mal schon gesehen oder nicht gesehen? Ein Maibaum auf dem Balkon. Da rottet der vor sich hin. Ja, oder die hatten den woanders und die Person hatten sich dann abgeschmückt noch mitgenommen, weil das Herzchen dran war. Und dann da oben dran gemacht. Guck mal, was der oben an der Kante, was ist das für ein Auto? Ein Astra. Und bei diesem Astra geht die Windschutzscheibe nicht direkt in das Dach über, sondern von dem Dachblech fällt eine rechtwinklige Kante 5 mm ab und dann beginnt erst die Scheibe. Und bei diesem Astra hat diese Kante eine ganze Menge Einschläge bekommen. Ja, und mutmaßlich, ich musste jetzt mal ein Stück rausschneiden, aus Gründen, mutmaßlich sind da Steine an diese Kante geknallt. Und jetzt fehlt da der Lack und jetzt fängt das da an zu rosten. Das heißt, Steine, die möglicherweise an der Scheibe abgleiten oder die von vorne kommen, die dann da an diese Kante knallen, ja, die machen das Auto kaputt. Oder alternativ, jemand hat sich beim Eiskratzen richtig dämlich angestellt und da immer wieder den Eiskratzer reingerammt. Und da die Dummheit des Menschen bekannt. Boah, ist dieses Haus hässlich, ne? Echt? Boah, ja, ich. Es ist so hässlich. Unglaublich. Ach, guck mal, es gibt eine Lindlerer Freizeitkarte. Hier. Dann nehme ich doch mal eine raus. Eine kostenlose Lindlerer Touristik Freizeitkarte. Ja, warum nehme ich die eigentlich jetzt mit? Weil am Rückweg wahrscheinlich keine mehr da ist. Da sind noch die ganzen Wege drin. Das ist ja schön. Jetzt schleppe ich die ganze Zeit mit mir rum. Egal. Weil ich es kann. Aber guck mal, da oben, da steht ja noch irgendwas. Da hinten ist das ein Haus, oder? Oberhalb der Wiese. Ja. Da oben, da steht ja noch ein Haus. Ja, da wohnen ja Leute. Du kannst ja die Straße da runterfahren, die du nicht fahren darfst. Für Anlieger. Da aha. Ja, Leute. Aber das ist da trotzdem teilweise in dem Bereich, wo die Münker respektive den Zentra Möbelhof abgerissen haben. Ja, da müsste man da vielleicht doch mal gucken gehen. Die Straße runterfährst, die du nicht fahren darfst, sind ja links und rechts häufig. Ich würde sagen, das ist ein linkes Haus. Ein linkes Haus? Mhm. Ja, okay. Es ist gestern bei NCS eigentlich aufgefallen, die da mit dem Direktor rumgemacht hat, ne? So. Die ist auch links von mir. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, ich war auf der Couch ein wenig weggedöst. Und vorher war ich mit dem mobilen Endgerät beschäftigt und überhaupt war ich recht unaufmerksam. Die haben hier den Wegrand gemäht. Ja, damit die Hunde besser. Warte mal, ich muss das mal für die Nachwelt festhalten, weil genau ein bisschen Blühstreifen übrig gelassen, wirklich hier an diesen Feldrändern. Das sieht sehr interessant aus. Scheint sich jetzt langsam so ein bisschen durchzusetzen, wobei ich gehe jetzt einfach davon aus, frech, ich weiß ja, wem die Felder hier gehören, welchem Land wird, wer hätte es gedacht, das macht er auch nicht unabsichtlich, weil er ja Bienen hat. Guck mal da, das ist wieder ein Schmetterling, jetzt ist er weg. Alternatives Mähen. Hier ist ja dieses Schild von wegen den Hubbeln, da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen oder auch mal ein Foto gemacht. Wegen den Hubbeln, wir gehen übrigens auf der alten Trasse, die Bäume hier in den Teer gehoben haben. Und da hat er einfach drumherum gemäht. Einfach drumherum gemäht. Vielleicht hat er ja auch hier diese beiden Streifen gemäht, dass die Leute, die hier mit den Hunden gehen, ihre Hunde in diesen Mähstreifen kacken lassen, damit die hier nicht auf den geteerten Bereich. Aber naja, ich meine, die Hunde hier sind ja sowieso alle sehr super gut erzogen, das wissen wir ja. Hier liegen ja dauernd Würstel auf dem Weg. Aha. Der hat auch ordentlich geladen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Tonnen der da hinten drauf hat an dem Stroh, an dem gewickelten. Und dann überholt durch die Kurve noch irgendein Hansel. Das Gespann, auch geil. Schwarzenbachstraße. Ein recht großer Trecker mit einem recht großen Ladewagen, der seitlich, also zwei Rollen nebeneinander und ungefähr acht Rollen hintereinander beladen ist. Doppelt, sprich mit 16 Rollen Stroh oder Heu. Aber keine, also ungefähr in der Größe von den Siloballen, aber es war halt kein Silo, sondern nur außen gewickelt und nicht in Folie. Ja, der fuhr damit die Schwarzenbachstraße runter und durch die Kurve meinte dann noch jemand mit dem Kleinwagen, es wäre eine super gute Idee, dort zu überholen. Jetzt wird es aber schwierig mit dem Gucken, ne? Da muss man dann mal näher dran gehen. Wir sind hier an Station 1 eines meiner Geocaches. Und da ist was zu zählen. Naja, theoretisch, praktisch zwar auch, aber es wird jetzt schwieriger, das zu tun, weil dieses Viadukt ist ja quasi fast komplett zugewachsen. Da gehe ich mal davon aus, wird dieser Cache demnächst wieder so oft nicht gefunden, wie eigentlich immer. Aha. Vorsicht, wertvoller Wildtierbestand. Ab diesem Bereich Hunde bitte anleihen. Großes weißes Schild, schwarze Schrift, an einen großen Baum geschraubt. Hier ist ja mal richtig gemäht worden. Hat's ja ordentlich was getan. Das sah ja letztens hier noch ganz anders aus. Was hat der da? Hat der da ein kleines Kind? Ja, offensichtlich. Mit der weißen Kappe oder so auf Entfernung, dachte ich, spielt er da mit einem Dachs oder so, aber nee, er ist da mit einem Kind. Das sind doch keine Sitzbänke, da kann man drüber laufen. Guck mal, kennst du das Fahrzeug? Hä? Kennst du das Fahrzeug? Ein Dreirad hinten mit Stange? Ja, abgesehen von der Stange sind wir anders, aber die Dreirad hat die auch. Ja, meins sah aber noch ein bisschen anders aus. Hallo. Ja. Ach, guck mal. Jetzt haben sie hier hinter der Lindlerer Landwehr eingezäunt. Das Kind jemals Gleichgewicht entwickelt. Was weiß ich. Wenn es dauernd Rippenbrüche hat, dieses Gequetsche. Rippenbrüche, aber die ist sicher immer alleine auf dem Ding halten. Ist halt schwierig. Es ist ja noch klein, aber guck mal, es kann ja wenigstens auf diesem Pokirad sitzen. Das weißt du nicht, das hast du nicht gezeigt. Doch, das ist ein Sessel. Das kann es bestimmt. Wenn es nicht fähig ist, auf so einer Bank allein zu laufen, dann weiß ich nicht, ob er da sitzt. Tut mir echt leid, um die Kinder mitzutragen. Das ist irgendwie festhalten. Ja. Vielleicht ist das Kind ja auch fallsüchtig. Ja, wenn man es doch festhält. Tja, woher soll er das wissen? Woher haben das Generationen vorher? Ah, das ist doch jetzt hier mal, guck mal. Ja, ich mache ein Foto von hinten. Aussicht genießen. Die Birken haben richtig zugelegt. Die wachsen ja fast wie Bambus. Hölle, ist das hier alles hochgegangen. Was ist das? Nur ein Weg oder ist das, könnte? Entweder hier ist einer hergegangen oder das ist ein typischer Wildpfad. Aber wo wollen die her? Okay, wenn sie jetzt nach hier weiter durchlaufen, dann kommen sie da unten an den Bach. Aber hätten die hier nicht tatsächlich diesen breiteren Streifen hier reingemäht, dann käme dir das hier sehr mies vor. Fährt der jetzt da mit dem Mofa oder was? Mit dem Mofa über die Trasse, so. Weiß er auch. Es ist ja, du kennst die Landschaft ja gar nicht mehr wieder. Also ich hätte gedacht, hier wirst du unter Umständen mehr gebraten, wenn du hier spazieren gehst. Aber das wächst ja hier ordentlich zu. Das Viadukt als Märchenschloss. Ja, aber es ist hier echt schön. So auch, was sich hier so an Wiese getan hat, jetzt hier am Rande, wo sie gemäht wurde. Ja, das hat was. Da ist auch irgendeiner mit einem Freischneider zugange. Aber was ich interessant finde, ist, dass sie hier vor und hinter dem Zaun gemäht haben. Gut, hier wächst ja auch schon wieder alles drüber. Ob sie jetzt hier weitermachen, keine Ahnung. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass das hier so schnell geht jetzt. Ja, wobei, man hat ja immer gesehen, gerade auch dieses Jahr, die Fichten, die noch konnten, die haben ja auch wieder diese gelben Schwaden von sich gegeben. Ne? Und klar, wenn du jetzt so viele Freiflächen hast, die abgeholzt sind, diese Samenkapseln, die fallen ja da überall hin. Ja, und jetzt kommt das kleine grüne Zeug so richtig dicht raus, hat was. Hier liegt immer noch richtig viel Holz. Der Mensch mit dem Freischneider ist übrigens auf der anderen Seite des Tals. Das müssten gute zwei, da unten ist der, da an der Wiese, siehst du? Wenn du von hier guckst, es müssten so um die 200 Meter sein, mehr, 400 würde ich sagen. Und der Freischneider ist immer noch laut. Hättest nur Rasen mähen müssen gestern. Bitte? Ja, das bringt nur was, wenn du selber mähst. Weil du dann nämlich schwitzt und weil dann die Schweißtröpfchen diese herrlich kleinen Brenngläser auf der Haut erzeugen, die dann die Sonne verstärken. Willst du dich nochmal setzen wegen der Aussicht? Machen wir nochmal ein Aussichtsfoto. Aber wenn man hier so sitzt und nicht gerade so ein Freischneider läuft, da hat man schon eine ganze Menge Natur so zum Hören. Es wäre auch vielleicht eine schöne Podcastbank. Ich sollte mir vielleicht wirklich noch mal so ein Pedelec kaufen. Das Problem ist, ich müsste natürlich eins in meiner Gewichtsklasse haben, ne? Also diese Standardrädchen bis 100 Kilo, oder? Das wäre ja wohl nicht so das. Oh, viele sind, hat es ja früher schon bei den Mountainbikes. Ja, aber da waren die Komponenten auch anders. Ja. Hat sich ja mittlerweile alles weiterentwickelt. Ja, ja. Schon zu den, da hast du dir, Deutschen, also. Da hast du dir schon überlegt, ob du dir jetzt vorne so eine Gabel für 80 oder 100 Kilo oder ob die noch mehr halten muss. Das passt nicht alles. Meinst du, weil wir in Deutschland jetzt alle so fett geworden sind? Gibt es jetzt nur noch Räder ab? Die Entwicklung geht dahin. Und dann wird auch die Entwicklung der Fahrzeuge sich anpassen. Und das ist kein Problem seit letztem Jahr. Das ist noch schon was länger. Die Zahl der übergewichtigen Menschen in Deutschland und auch anderswo in der Welt geht stetig nach oben. Der Daniel, ne? Ach. Ja. Jener Daniel, von dem ich neulich schon mal erzählt habe. Hat jetzt in seiner letzten Podcast-Episode sehr schön erzählt, dass er irgendwie an so ein Schlauchboot, also an zwei Schlauchboote eigentlich, an Schlauchboot gekommen ist. Ein Einer- und ein Zweier-Kajak, so zum Aufblasen. Eine sehr schöne Geschichte, also hört euch das ruhig mal an, in Gänze, aber da hat er den Einer genommen und da war er von der Belastung, also sein Gewicht und das, was in dieses Boot kann, das war ja schon mehr als grenzwertig. Das heißt, er war eigentlich schwerer, als in dieses Boot gepasst oder gedurft hätte. Und er hatte auch kein Manometer, um jetzt festzustellen, wie stark blase ich dieses Boot auf. Aber er wollte wohl auch nicht, dass es platzt. Und er meinte, ja, wird schon so passen. Hat das Ding dann in See getan, ist dann selber rein. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, ne? Wenn du mehr als Traglast in der Mitte des Bootes hast, dann klappt das in der Mitte einfach so zusammen, läuft voll und... Das Schiff ist gesunken. Ja. Ja. Sehr schöne Geschichte. Er kann das auch sehr wortgewandt erzählen. Wenn ihr das hören möchtet, ich verlinke das nachher. Das ist immer... ein Zuhören wert. Lass mich dann zu unserem Schlauchboot. Ne? Zu unserem Schlauchboot. Ja, haben wir das noch? Wir haben bestimmt noch dieses Schlauchboot. Das wir nie ausgepackt haben. Das jetzt im Karton vergammelt ist. Das kann nicht vergammeln. Der kommt uns aber auch jedes Mal entgegen, ne? Ja. Samstag, Sonntag, Sonntag, fliegt mich hier irgendwie. Weil das war so, vom Anfliegen her hätte das ein Faulstich sein können. Die Zeit geht ja jetzt los. Gibt's denn hier zu gucken? Ich gucke jetzt mal hier eben rüber. Ja, was liegt denn da? Abseits des Hauptwegs sah es so aus, als wäre hier irgendein Fahrzeug hergefahren. Über den Kamm quasi, der neben der Strecke ist. Und ich dachte, na, geh doch mal gucken. Hier liegen auf jeden Fall eine Menge Tempos. Ich kann mir vorstellen, dass hier das offizielle Scheißhaus der Waldarbeiter sein könnte. Auf jeden Fall hat man hier einen schönen Streifen freigeräumt. Ja, aber wir gehen jetzt wieder auf den Weg. Ja, wir waren beim Schlauchboot. Ja, das vergammelt nicht. Das ist lichtgeschützt. Da kommt ja nichts dran. Aber ich glaube, da durfte ich auch nur noch alleine rein. Aber das ist auch so ein... Ja, es ist ein Discounter-Schlauchboot. Und es ist... es hat diesen dicken Außenwulst. Also zum elegant fahren oder zum Paddeln taugt das nix. Das kannst du maximal rudern. Beziehungsweise, ich glaube, ich könnte mich da maximal reinlegen. Ja, so anlegen. Ja, genau. Aber was willst du denn mit dem Schlauchboot? Wir. Ja, ich hatte ja mal überlegt, so ein Kanu, weißt du? Also mit festem Rumpf. Das könnte ja was sein. Ja, also ich hatte ja grundsätzlich mal auch nochmal an der Aggertalsperre oder an der Emmentalsperre irgendwo mal einen Schwimmen können. Das dann mal ausprobieren, aber wir sind ja nicht so die in der Talsperre Schwimmgeher. Und das wird wieder so ein Ding, weißt du, da kaufst du dir so ein Boot. Und dann weißt du nicht, wo das hintunkert. Ich denke, wir machen erstmal den Carport fertig. Wenn der dann oben so ein Satteldach hat, dann kann man das Boot dann da oben unter das Dach ziehen und dann... Ein Dach wie Hermines Handtasche. Ja, ein Dach wie Hermines Handtasche, genau. Da ziehen wir das Boot drunter. Da ziehen wir dann diese Box drunter, die wir nicht brauchen. Und nicht verkauft kriegen, weil ich keine Fotos mache. Es ist kompliziert. Aber zumindest haben wir jetzt ja diese formschöne Dachziegelabdeckung in Dunkel auf mehreren Seiten des Daches. Ja, die uns nichts bringt. Ich habe mal gefragt, weil ich kenne mich ja nicht aus. Ich bin ja hier dumm. Ja. Habe ich mal diesen Elektromenschen gefragt, wie es denn aussieht. Die sind ja jetzt auf dem Dach und produzieren ja jetzt Strom. Wie viel Strom? Und wie ist das, wenn man da jetzt zufällig, wenn jetzt, du packst also dieses Kabel an und nö, sagte der, da sind ja diese Optimierer drunter und wenn die keinen Strom kriegen, also wenn die Anlage gar nicht von dem Wechselrichter gesagt kriegt, was sie machen soll, dann regeln die den Output der Solarzellen richtig weit runter, so bis auf 2 Volt oder so. Aber dennoch produzieren die das ja. Die lassen dann lassen das diese Optimierer wahrscheinlich nur nicht durch oder keine Ahnung. Soll mir ja auch egal sein. So vertan. Ja. Der würde heute richtig... Es ist sehr ärgerlich. Und das ist halt diese Energiewende, die wir haben, ne? Aber da habe ich mich ja schon die letzten Tage oder die letzten Episoden drüber ausgekotzt. Es kann doch nicht sein, ja, oder Verschwörungstheorie, die ganzen Stromfuzzis, also nehmen wir jetzt mal eine fiktive Firma, die nennen wir jetzt mal Scheiße am Schuh. Und Firma Scheiße am Schuh produziert Kohlestrom. Und Firma Scheiße am Schuh möchte nicht, dass zu viel Strom per Photovoltaik oder per Windkraft erzeugt wird. Also kaufen die einfach alle Wechselrichter auf, machen eine künstliche Marktverknappung und alle Leute haben zwar Solarzellen, aber können damit nichts anfangen und die können weiter ihren Kohlestrom verkaufen. Zumal man ja jetzt auch gehört hat, dass ein großer Energieversorger jetzt richtig große Plantagen mit Solarmodulen anlegt. Und der braucht ja dann auch Wechselrichter, gehe ich mal von aus. Ne? Also es ist kompliziert. Überhaupt brauchen wir ja 2, ne? Wechselrichter. Einer reicht nicht. Einer ist im Speicher mit verbaut und schon wieder ein Fahrrad hinter dir. Jetzt hast du es gehört. War dir zu wenig Ping? Du bist aber auch gemein. Jetzt wird es aber langsam warm. Da, wo die Sonne einen direkt bestrahlt, wird es warm. Unter meiner Kappe fängt es an zu laufen. Obwohl ich ja die Haare jetzt etwas kürzer habe als zuletzt. Wow, du hast Papiertaschentücher mit. Unglaublich. Guck mal, ich auch. Aber diese Lindlerer Freizeitkarte in meiner Gesäßtasche feuchtet hoffentlich nicht durch. Blühende Wiesen. Guck mal, da oben sind Rinder. Jungrinder. Ah, noch. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich fotografiere die nochmal, damit ihr das sehen könnt. Da oben sind so helle Rinder, das sind die, die hier so rumblöken. Und hier unten sind die dunkleren. Ja, guckt da blöd, dass ich eure Sprache kann, ne? Ja, gibt Radfahrer, die sind wenigstens noch nett. So ist es. Hallo. Bitte? Ja. Jugend, die grüßt. Jugend mit Hund, die grüßt. Nur ich weiß nicht, warum der immer so mit der Leine wedelt. Wenn ich jetzt der Hund wäre, das ist so wie mit Zügeln bei Pferden, ne? Wenn du so mit dem Zügel schnallst, damit der Hund schneller geht oder was ist da jetzt? Mutti, Kinder und Fahrräder. Naja. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die dazu gehören. Tja. Aber es ist interessant, immer mehr von diesen älteren Herren auf dem Fahrrad tragen nicht diese typischen Fahrradhelme, sondern eher diese Skater- oder BMXer-Helme. Ne? Mhm. Und der jetzt mit dem schwarzen, das sah ja fast aus, als hätte er so einen Wehrmachtsstahlhelm auf. Ob die luftiger sind oder man sich damit besser fühlt. So, ich sehe hier ein Schild. Wir sind am Bahnhof Linde angekommen. Und ein Zuweg am Tor zu diesem Bahnhofsgelände, was ja, wie ich schon erwähnte, in Privathand ist, befindet sich ein Banner für Sicherheit und Naturschutz in Lindebruch. Nein zum Gewerbegebiet. Weitere Informationen und eine Unterschriftenliste finden sich in der Bücherzelle Talweg 20. Und es geht wohl darum, dass hier auf dem Gebiet der ehemaligen Kunststoff, dass hier ein Gewerbegebiet entstehen soll. Ich meine, von dieser Firma habe ich in den letzten Jahren nicht mehr viel mitgekriegt, obwohl man hier immer öfter, ich habe das Gefühl, ich muss gleich niesen. Pollen. Nein, es ist also hier schon ein wenig abgeschieden. Der Bahnhof liegt hier sehr idyllisch und auch die übrig gebliebene Baracke, hier waren ja früher auch Vertriebene einquartiert. In Baracken unter anderem habe auch ich hier meine ersten Lebensjahre verbracht. Nein, und es ist eigentlich eine sehr schöne abgeschiedene Ecke hier unten. Klar, von der Straße halt hier der Verkehrslärm hoch, aber man hört hier immer noch den ein oder anderen Specht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die hier ein Industriegebiet hinbauen. Müsste man mal Gewerbegebiet Lindlerbruch oder so gucken. Oder da vorne, da haben sie ein großes Schild hingehängt. Und es gibt hier Talweg 20, gibt es eine Bücherzelle. Das heißt, da müsste man jetzt da hochgehen. Da gibt es eine Unterschriftenliste gegen dieses Gewerbegebiet. Mhm. Und ja, dann würde hier über diese Straße, wo halt auch Kinder spielen und so, Schwerlastverkehr gehen. Und ich weiß nicht, ob ich das für eine gute Idee finde. Mit Sicherheit nicht schön. Guten Tag. Hier ist ja echt die Hölle los. Könnte man ja einen Film drehen, ne? Auf der Trasse ist die Hölle los. Wie hieß der noch? Was? Ein Schlitzohr auf Achse. Nee, es gab doch diese Filme, auf dem Highway ist die Hölle los. Burt Reynolds, ja. Wir bräuchten jetzt einen anderen Protagonisten. Natürlich mit einem hochgezüchteten Pedelec, weil muss ja auch schon so ein bisschen dieses adäquate Rennfeeling aufkommen, hier auf der Trasse. Und dahinter, da kommen dann welche, ähnlich wie Chips, also die Serie kennst du auch noch, ne? Mit diesen Polizeimotorrädern. Ja. Ja, genau. Aber halt jetzt auch so mit hochgezüchteten Elektrofahrrädern mit blauer Blinkleuchte drauf. Und dann könnte man das Ganze nochmal so ein bisschen nachverfilmen, nur mit Fahrrädern. Fänd's nicht gut. Ich wäre dann lieber so ein Statist ohne jedes E geschnitten. Mit Fahrrad oder zu Fuß? Schau, da sitzt ein Vogel in der Wiese. Was mag es für einer sein? Wenn es ein Greifvogel wäre, der sich was gegriffen hätte, dann würde er da nicht so sitzen und nur so dumm gucken. Verdauung. Meinst du, der hat sich jetzt hier vollgefressen und jetzt sitzt er in der Wiese? Kann ich starten, weil zu fett, ja. Defekiert ein wenig oder wartet drauf, mal ordentlich die Wiese zu düngen, damit er dann... Guck mal, ein Eichel her, ist viel schöner. Vor uns flog gerade relativ tief ein Eichel her. Jetzt fliegt er wieder weg, weil der Fahrradtroll, ohne zu klingeln, mich ja fast gerammt hätte. Irgendwann höre ich so einmal nicht, mache einen versehentlichen Schritt zur Seite und ranz so einen arroganten Fahrradtrottel oder eine Trottelin von diesem Fahrrad in diesen Zaun. Und dann zeige ich einen Anwegen Körperverletzung, weil ich der schwächere Verkehrsteilnehmer bin. Was eine Krampe. Machen die jetzt, Kindchen, die Kühe zeigen. Wird vom Fahrrad, nee, die haben da ein Kleinkind oder so auf dem Fahrrad, meine ich. Oder auch nicht. Nee, die hat ein eigenes. Guckst du? Jetzt stehen sie hier alle ums Wasserloch, aber es ist kein Wasser da. Mir fehlen noch ein paar. Wollen wir nochmal die landschaftlich schönere Strecke nehmen? Dann ist für dich nicht Sonne, ne? Aha. Jetzt gräbt er sich da ein. Toll, jetzt steht er da mit dem Trecker auf dem Weg. Meinst du? Ah, mein Arm vibriert. Ich glaube, ich habe das Schrittziel jetzt auch erreicht. Moin. Er gräbt eine Entwässerungsrinne vom Weg. Wir sind von der Trasse runter auf die landschaftlich schönere Strecke und dort am Brückerhof steht auf diesem Weg ein Trecker. Hinten mit so einer Anhängebox und daneben gräbt ein Mann eine Rinne, die von diesem Weg hier abgeht. Und ich nehme an, es ist eine Entwässerungsrinne. Und wenn hier, und es soll die nächste Woche regnen, ein Bauer eine Entwässerungsrinne gräbt von einem Weg, dann könnte es gut sein, dass das eine Menge Regen geben wird, wie er das wohl vermutet. Da bin ich mal gespannt. Hier ist auch so eine Rinne, ne? Siehst du? Hat er auch eine gegraben. Wenn wir das nächste Mal diese Strecke gehen, mache ich euch mal ein Foto. Ich wollte jetzt nicht rumfotografieren, wenn der Herr da gerade gräbt. Aber na, ich meine, der Boden ist hier so trocken, steinig und trocken, da wird Wasser nicht versickern. Das läuft da im Schuss durch, wenn das hier ordentlich regnet. Und ich kann mir vorstellen, wenn das hier von den Hängen kommt, da kommt einiges zusammen. Hier waren noch diese Steine, diese Holzdinger da, wo sie Steinchen geschichtet haben und haben sie da weggeräumt. Das liegt jetzt da vorne alles irgendwie verteilt, hat irgendwem nicht gefallen. Ja, das ist, guck mal hier, ist ja wohl der Knaller. Deluxe Schutzhülle für Rollen liegen und dann hier irgendein Bild. Hier hat einer irgendeinen Scheiß entsorgt im Mülleimer. Ja, ich verstehe das auch nicht. Also geht hier jetzt irgendeiner hin, fährt hier mit dem Fahrrad mit seinen Packtaschen und rümpelt seine Wohnung aus und räumt das dann immer so. Oh, da ist ja noch ein Mülleimer. Ja, der ist erst halb voll. Da schmeiße ich jetzt noch ein bisschen von meinem Kram rein. Das ist ja eine andere Sache. Ja, das ist ja hier keine Autobahn oder, weißt du, irgend so ein Rastplatz, wo du mit deinem Auto ankommst und dann deinen halben Hausstand verklappst. Das ist eine ehemalige Eisenbahntrasse. Da stehen ein paar Mülleimer, da wo man vielleicht mal picknicken kann. Und da kommt dann einer mit dem Fahrrad und denkt so, heute fahre ich in Lindlar über die Trasse. Da nehme ich mal den Müll von einer verstorbenen Oma mit. Schade, der Bändel ist zu kurz. Du meinst von der Jacke? Mhm. Von der nicht klingelnden Trine, der nicht ins Hinterrad gerät. Mhm. Ja, schade, der Bändel ist zu kurz. Mhm. Wenn ich mich jetzt despektierlich über die Größe des Gesäßes äußern würde, wäre dem Zuhörer möglicherweise auch klar, warum die Jacke gar nicht bis zu dieser Felge kommen kann. Das Problem ist, ab einer gewissen Höhe ist mit dem Rasenmäher nichts mehr. Da brauchst du entweder einen Mähbalken oder einen Freischneider. Also eine Motorsense, eine sogenannte. Und da am Hang ist es möglicherweise auch sehr unschön mit dem Rasenmäher, weil so in Schräglage ist das immer doof. Irgendwie ist das so ein bisschen, sieht das aus, als würde unten der Durchgang nach unten hin enger, ne? Mhm, habe ich aber schon mal gedacht. Ist vermutlich auch so. Nee, das ist über die Seiten. Schräg nach oben hin. Ja. Was mich hier auch wundert, guck mal, wenn du oben an die Decke guckst, das haben sie jetzt ja schön betoniert. Demnächst werden da Stücke rausplatzen. Du siehst die Risse schon. Das wird nicht mehr lange so schön aussehen, dieses Viadukt. Das ist noch 2-3 Winter, da war es das. Geht da eine Sirene? Ist aber nicht 12, oder? Ja, guck mal auf deine Uhr. Also meine ist 2:12. Aha, also doch nicht 12. Ja, oder meine Uhr würde falsch gehen, ne? Das wäre ja die Alternative. Da mein Handy 1 vor Sachen und die 2 vor, läuft sowieso irgendwas. Ja, diese Smartwatch ist halt nicht so smart, wie sie sein sollte. Obwohl ich sie jetzt gestern oder vorgestern... Was? Gestern oder vorgestern noch mit meinem Handy synchronisiert habe. Das heißt, dann hätte er eigentlich die Handysystemuhrzeit nehmen müssen. Und die ist ja eigentlich immer relativ gut. Jetzt habe ich eine Minute vor, also ich habe noch 40 Sekunden. Tja, du hast ja auch dauernd GPS an. Dann kriegst du ja die GPS-Zeit. Aber deine Uhr hält dann auch nicht so lange. Ja. Nein, aber die Zeit von der Uhr, die kann dann auch übers GPS synchronisiert werden. Weil beim GPS-Signal gibt es ja einen Zeitstempel. Ich habe eben auf die andere Kosten. Vielen Dank. Was will der? Der wollte, dass wir ein Stück auf Seite gehen. Ja, ich habe aber gedacht, der da vorne schreit Kling Kling. Ich habe nicht von hinten gedacht. Ich dachte, was labert der da mit seiner Trine hier auf der Bank? Weißt du? Kann er ja gern Kopf schütteln, aber wenn ich das nicht zuordnen kann, geht halt nicht immer. Außerdem, was soll denn das sein? Kling Kling. Hätte er Fahrrad gesagt oder Ping. Dann hätte ich es ja vielleicht noch verstanden. Bring dir ein Schild und bitte sag Ping, nicht Kling Kling. Ja, pff. Was macht so ein Fahrradnuschler eigentlich, wenn da hier einer geht, der vielleicht das ein oder andere Mal zu oft auf dem Rockfestival gewesen ist? Der so mal mindestens 95 dB braucht, damit er versteht, da ist irgendwas. Dann nützt so ein Kling Kling nichts und dann nützt auch so eine Ping-Klingel nichts. Da musst du als Fahrradfahrer doch auch mal mit rechnen, oder? Mu. Mu. Hä? Nee, die komischen Kühe vom Schwarzenbach. oder die wortkargen Kühe vom Schwarzenbach so. Ah, ja. Jetzt, wo du es sagst. Ach, ich habe von hier unten schon öfter mal fotografiert. Ist halt ein hässliches Haus. So, da müssen sie schon zwei Schneefallschienen drauf machen. Aber wenn sie das nur unten im Knick hätten, dann würde im oberen Bereich der ganze Schnee schon runterknallen. Ja, super. Da hat wieder jemand einen tollen Auspuff unter seinen schwarzen BMW geschraubt. Und den fährt er mit sehr schicken, goldenen Felgen durch die Gegend. Es gibt eigentlich nichts Hässlicheres als goldene Felgen auf dem Auto. Und mit dieser Erkenntnis endet der erste Teil des Schrittierens. Aber es wäre ja kein Pfingsten, wenn man nicht noch an einem anderen Tag spazieren gehen könnte. Und das hört ihr jetzt. Ja, Pfingsten haben wir. Es ist Montag, der 6.6.2022. Ist das eine Parkkralle oder was? Eine Parkkralle für einen Wohnwagen. Auch eine gewisse Form der Sicherung. Kann man machen. Hier hat sich jemand auf den Bürgersteig erbrochen. Da gehen wir mal drum rum. Ja, und erwähnt ich, dieses komische Haus hier ist immer noch hässlich. Also wenn man von hier guckt, sieht das ja noch fast aus wie ein Haus, ne? Weil von hier macht das einen ganz normalen Eindruck. Ja. Aber es sitzt ja ein Rabe drauf. Hier, das ist auch, guck dir den Nissan an, was der da unten vier Pötte drunter hat. Nissan Juke mit so vier Ofenrohren drunter. Halte ich auch für ein wenig überzogen als Auspuff. So viel PS kann der gar nicht haben, dass der so viel Auspuff braucht. Den Hubschrauberlandeplatz gibt's ja noch. Weiß ich nicht, wo ist der? Der lag zwischen, also hinter dem Krankenhaus in Richtung von dem Bürgermeisteramt. Da war ja so eine, ja, Verbundsteinfläche mit dem Haar drauf. Und den gibt's halt noch. Und ich gehe mal davon aus, weil es den noch gibt, ist deswegen die Zone, auch wenn da jetzt nicht unbedingt. Ich wusste gar nicht, wo die gewesen sein sollte. Doch, die habe ich da schon öfter gesehen, wenn ich da hinten mal geparkt habe. Aber ja, weiß ja nicht, unser Hausarzt, der könnte ja auch mal vom Rettungshubschrauber abgeholt werden, ne? Als Notarzt möglicherweise, wenn was ist. Da ist ja das Ärztezentrum, wenn auch das Krankenhaus nicht mehr existiert. Ich habe mir vor 2 Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, kann das sein? Frau weiß es nicht genau. Ich auch nicht, könnte nachgucken, aber wozu? Eine kleine Drohne gekauft. Ich wollte auch mal ein paar Fotos von oben machen können und so. Das Gewicht liegt unter 250 Gramm. Das heißt, ich darf damit eigentlich so ohne Führerschein fast am meisten mitmachen, weil das Risiko ja so gering ist. Und genau deshalb habe ich mir auch die geholt, weil es ja dann irgendwann hieß, dass man einen Führerschein haben müsste und bla bla bla. War mir alles zu aufwendig. So, jetzt habe ich das Ding aus dem Schrank geholt und habe gedacht, naja, bevor du damit Unsinn machst, guckst du erstmal, was du darfst. Und klar, da gibt es jetzt 1000 Sachen im Netz, wo das genau erklärt ist, und das will ich jetzt auch gar nicht machen. Ich habe nur festgestellt, ich brauche da so eine Nummer. Die habe ich jetzt mal beantragt. So eine Halter-Lizenz-Schnickschnack-Nummer. Weil versichert war das Ding ja. Ich habe es halt nur nie gebraucht. Das heißt Versicherung für Nüsse. Und dann habe ich mal versucht, das Teil bei mir zu Hause zu starten. Konnte also nicht viel passieren, habe ich mir so gedacht. Ja, startete erstmal nicht, weil Akkus leer. Gut, nach 2 Jahren im Schrank und vorher nur einmal geguckt, ob die Dinger laufen, hat mich das nicht gewundert. Erstmal alles aufgeladen, war dann richtig schön. Klappte auch. Kein Akku bis jetzt so tief entladen, dass es kaputt war. Den ganzen Kram zusammengesteckt, angemacht. Ja, wollte das schon nicht, ne? Also ein Rotor hatte da schon keine Lust mehr. Ja, habe ich mir gedacht, kann ja nicht sein. Hab da noch mal ein ganz klein bisschen dran gedreht. Ja, war aber gängig. Nochmal ausprobiert. Ja, dann erhob sich das Teil so auf 1,20 Meter. Habe ich gedacht, prima. Und habe das mal so links, rechts gedreht und wie gesagt auf 1,50 Meter und wieder runter geflogen und klappt. Naja, gut, alles wieder eingepackt, weil funktioniert ja. Nur muss ich jetzt erstmal auf diese Nummer warten, weil ohne diese Nummer darf ich damit ja theoretisch noch praktisch gar nicht fliegen. Und wenn ich die dann habe, dann kann ich ja mal gucken. So, und dann habe ich mir damals von der deutschen Luftfahrtsicherung so eine App auf mein Handy getan, wo man gucken kann, wo jetzt Flugverbotszonen sind oder nicht. Und die funktionierte schon nicht mehr. Ja, und dann habe ich mir stattdessen jetzt eine andere App gezogen. Aber diese App zeigt mir auf ganz Deutschland eigentlich ein konsequentes Flugverbot an. Aus irgendwelchen Gründen. Da werde ich mich nochmal klug machen müssen, was die eigentlich alle von mir wollen. In einer anderen App ist das etwas anders. Was haben sie denn jetzt gemacht? Wir sind jetzt im Schlosspark und offenbar hat einigen Leuten nicht gefallen, dass man hier den Weg abgesperrt hat. Über die marode Brücke, das schöne Boot, wie ich es nannte. Und deswegen sieht das jetzt ein wenig anders aus. Nein, da konnten sich bestimmte Menschen wieder nicht mit einverstanden erklären, dass hier irgendetwas abgesperrt ist. Deswegen haben sie es dann entsperrt, wie auch immer. Ja, und jetzt zeigt mir diese eine App an, dass ich quasi nirgendwo fliegen darf. Zum Beispiel hier, wo ich dachte, so, na, vielleicht am Steinbruch mal starten lassen. Da ist ja kein bewohntes Gebiet und da sind auch selten Leute und alles wäre schick. Nein, da darf ich nicht, weil irgendeine temporäre Sperrung da ist. Beziehungsweise eigentlich sind es vier, die jetzt zeitlich von Anfang Juni bis Mitte September gehen ungefähr. Und jetzt weiß ich auch nicht. Inkonsequent heißt das für mich, ich muss mich jetzt mal klug machen. Da gibt es ja so einen Online-Kurs für diesen kleinen Drohnenführerschein. Den werde ich einfach mal machen. Weil nichts zu wissen ist auch doof, ne? Und ein bisschen mehr zu wissen, als man eigentlich braucht, ist auch nicht immer schlecht. Insgesamt also Luxusprobleme und die Leiden des alten Mannes. Selbstverständlich habe ich mich zu Hause direkt dran gegeben zu verstehen, was die ganzen Meldungen in der App bedeuten und mit kristallisierte sich heraus, dass es sich nicht um Sperrungen handelt, sondern um sogenannte Notice to Airmen, abgekürzt NOTAM, das heißt Informationen, die für Luftfahrer notwendig sind, zum Beispiel in diesem Fall Corona-Informationen oder Infos zu Flügen in ein nahegelegenes Kriegsgebiet. Zack, wieder was gelernt. Und weil ich gerade beim Lernen war, habe ich mir dann auch gleich noch den kompletten Online-Kurs reingezogen und tags drauf noch etwas gepaukt und dann die Prüfung abgelegt. Jetzt muss ich nur noch auf die elektronische Registrierungsnummer warten, was angeblich circa 14 Tage dauern wird, diese auf der Drohne anbringen und dann darf ich das Teil auch outdoor betreiben und nicht nur im Wohnzimmer oder in der Garage. Bitte? Ich mal so einen Branchenbrauch an dem Feiertag. Branchenbrauch? Ja, ein Brauch. Brauchtum. Ja, ja. Ein Branch. Also unterwegs. Die Leute. Ja, irgendwas ist ja immer. Aber das weißt du ja. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Der einzige Brauch, den ich hier kenne, ist, dass zu Pfingsten jedes Jahr, außer in den letzten Jahren, in Altenrath Kirmes ist. Also Schützenfest. Und in unserer Jugend war Kirmes dann ein Autoscooter, eine Schießbude, was zum Fressen und ein Zelt. Und in dem Zelt wurde, heute würde man sagen, gefeiert. Aber ich meine, früher wurde eigentlich nur gesoffen, ein bisschen abgezappelt und dann hat man sich irgendwann gehauen. Ja. Wir haben jetzt in Altenrath eine Person eingeschleust. Ja, mehr oder weniger ein Scherz. Nein, einer der Söhne hilft da gerne im Festzelt aus. Und wie ich hörte, scheint es dieses Jahr einen ziemlichen Nachholbedarf zu geben. Denn er meinte, er hätte ein 50-Liter-Fass, ohne abzusetzen, leer gezapft. Da gibt es wohl auch Security, aber Vorfälle, dass man die so gebraucht hätte, wohl bis dato nicht. Es geht bergauf. Ich habe wieder keine Luft. Nichts Neues. Die älteren HörerInnen erinnern sich. So. Wir haben den unsäglichen Berg geschafft. Ich außer Atem, meine Frau atmet eigentlich kaum. Aber nicht, weil sie keine Luft bekommt, sondern weil sie es nicht braucht. Ja, sie ist halt sportlich, ich nicht. Aber es hat sich gelohnt, denn hier oben auf der Brachfläche, die ich ja schon sehr oft fotografiert habe, hat sich Farn, Rasen, also Wiese, Gräser, aber auch eine ganze Menge Lupinen. Sind das Lupinen oder ist das Fingerhut? Ja, ich würde auch Lupinen sagen. Obwohl, könnte auch Fingerhut sein. Ich könnte jetzt mal die Flora Incognita aufrufen. Hast du die drauf? Klar, sie hat sie drauf. Dann macht das die Holde für mich. Die hat nämlich eine kurze Hose an, da sieht man die Zecken besser anbeinen. Und ich kann hier weiter erzählen. Ja, also Lupinen oder Finger, ich glaube, das ist Fingerhut. Roter Fingerhut. Ha, ich wusste es. Zuerst nicht, aber ich dachte es mir dann. Ja, also es ist roter Fingerhut. Und es ist also ein Feld von rotem Fingerhut. Das sieht klasse aus. Sehr, sehr schön. Ich bin begeistert. Und allein dafür hat es sich gelohnt, hier rauf zu gehen und atemlos zu sein. Schön ist es. Einfach nur schön. Ich mag ja Fingerhut. Ich könnte mir auch zu Hause ganz viel Fingerhut anpflanzen. Aber dann ist möglicherweise die Sterblichkeit der Nachbarskinder etwas erhöht. Und das will man ja nicht. Warum heißt das eigentlich Fingerhut? Weil die Blüten wie kleine Fingerhüte aussehen. Ja, aber gegen Nadeln reinstechen hilft das ja nicht. Aber schön. Und der ist noch nicht mal voll aufgeblüht. Das heißt oben, ja, das obere Drittel bis die obere Hälfte des kompletten Blütenteils, das sind ja immer ganz viele, die sind noch zu. Und wie man sieht, ist der Fingerhut auch sehr gut von Hummeln besucht. Müssten Erdhummeln sein, haben weißen Popo, aber genau kenne ich mich damit auch nicht aus. Allerdings wächst dieser Weg hier langsam zu, obwohl er so breit ist. Und weil es feucht ist, könnte es sogar etwas zäckig werden. Ja, und dann haben wir hier oben auch noch lilafarbenen Klee. Also farblich harmonierend zum Fingerhut. Bedauerlicherweise habe ich den nicht zu Hause. Zu Hause haben wir nur den weißen. Den finde ich nicht so schmuck auf der Wiese, aber den lasse ich ja trotzdem stehen wegen der Bienen. Ich müsste zu Hause mal nachgucken, ob Fingerhut auch zu den sogenannten Pionierspflanzen gehört, wie Lupinen. Da steht mit Sicherheit was in der Wikipedia und bisschen Bildung kann ja nicht schaden. Eigentlich ist es ja Hanischmeier Wurst, aber vergessen. Also könnte man das ja mal etwas auffrischen. Gesagt, getan. Ich will euch ja nicht dumm sterben lassen. Und selber wollte ich ja auch mal nachschauen. Der rote Fingerhut ist eine Pflanze aus der Familie der Wegerichgewächse und wurde 2007 zur Giftpflanze des Jahres gewählt. Es handelt sich um Rachenblumen mit an der Innenwand dicht anliegenden Staubbeuteln und Narben. Der Eingang in die schräg abwärts gerichteten Einzelblüten wird kleineren Insekten durch senkrecht hochstehende Sperrhaare verwehrt. Gewöhnlich können nur Hummeln eindringen, denen der vorstehende untere Teil der Blütenglocke als Landeplattform dient. Naja, das haben wir ja nun festgestellt. Man findet den roten Fingerhut zerstreut, aber gesellig auf Kahlschlägen, vor allem des Gebirges, an Waldwegen und Waldverlichtungen. Er bevorzugt frischen, kalkarmen, sauren, lockeren, humusreichen Boden an sonnigen bis halbschattigen Standorten. Auch das trifft ja hier jetzt zu. Alle Pflanzenteilen des roten Fingerhuts sind hochgiftig. Bereits der Verzehr von 2 bis 3 Fingerhutblättern kann tödlich enden, wozu es aufgrund des bitteren Geschmacks allerdings selten kommt. Quelle Wikipedia. Ich bin gerade auf dem Weg vom Johanneskapellchen zu der Stelle, wo immer der Engel, die Krippe oder irgendetwas anderes steht, und man hat wieder etwas aufgebaut, inklusive der weiß-grünen Wimpel, die bei uns anlässlich des Schützenfestes ohnehin immer hängen. Johannes Buhr, dummerweise, hat wieder irgendein Trottel mit Farbe oben irgendwas hingeschmiert und auch die Gesichter von den Holzmännchen angemalt, was das soll, keine Ahnung. Zumindest haben sie es nicht komplett kaputt gemacht, das ist ja auch schon was. Aber trotzdem immer wieder schade, dass Leute nicht sehen können, wenn andere irgendwas machen oder sich mit irgendetwas Mühe geben, sondern dann einfach, ich verstehe das nicht. Ist das Neid oder ist das der Ärger über die eigene Unfähigkeit? Keine Ahnung. Auch hier zwischen Weg und Wiese hat man einen Blühstreifen gelassen. Wie überhaupt zwischen den ganzen Weiden, die man hier sehen kann, auch an den Berg hängen. Und das sieht richtig schick aus. Das gefällt. Dann ist es nicht mehr so ein eintöniges Grün, sondern mit kleinen, ja, sieht auf Entfernung aus wie mit Hecken durchsetzt. Und das lockert die Landschaft so ein bisschen auf. Auch hier, siehst du, die haben so einmal um die Wiese rum gemäht, dass sie gehen können. Aber in der Mitte haben sie richtig was stehen lassen. Das Bewusstsein der Menschen, dass wir für die Insekten was tun müssen, das scheint hier zu steigen. Und das ist sehr erfreulich. Aber diese Blühstreifen haben natürlich auch einen großen Nachteil, ne? Ja. Weil du siehst nichts, wenn du abbiegst oder um eine Kurve fährst. Hier oben. Gar nichts. Ah, der Mais fängt an. Und wenn das jetzt nicht ordentlich regnet die nächste Zeit, dann bleibt das wieder beim Kümmermais. Da bin ich ja gespannt, ob wir wie letztes Jahr wieder so viele Sonnenblumen an den Maisfeldgrenzen oder Rändern haben. Und was wir natürlich noch machen können, ist gucken, ob wir noch Sonnenblumenkerne, weißt du, im Vogelfutter, die kann man ja auch einzeln so als Tüte zukaufen, zum Untermischen. Ob ich davon nicht einfach mal so eine Tüte mitten bei uns auf der Wiese verstreue. Dann hätten wir bei uns in der Mitte der Wiese so ein Sonnenblumenfeld. Ja, da würde ich aber ein bisschen einbringen, weil sonst wächst dann. Warum? Die haben doch bei uns unterm Vogelhaus auch gewachsen. Ja. Die habe ich auch nie eingebuddelt. Die sind übersehen worden, aber Die Meinst du unsere Saatkrähen? Ja, die sehen die ja nicht so dolle, weil da ist die Wiese ja eh schon etwas höher. Und so mitten im Klee. Das ist schon richtig. Kann man ja abstecken. Aber das hätte was. So Sonnenblumen bei uns im Garten. Eine größere Menge. Oder wir machen das vorne. Da ist das immer mehr so Halbschatten, ne? Das gefällt denen, glaube ich, nicht. Ja, hinterm Haus. Nee, was ich irgendwann mal gerne machen würde, wäre hinten die Wiese einmal komplett umpflügen und ja, walzen und neu. Also nicht Rollrasen, sondern einsehen. Soweit zum pfingstlichen Lavalieren beim Schrittieren. Vom Hölzchen aufs Stöckchen. Tatsächlich gab es sogar Kritik in Sachen Improvisieren beim Piratieren bei den tapferen Tackerhackern. Andi gefiel die Folge sowie diesbezügliche Gedanken, die ich mir dazu in meiner Konserve machte, nebst der Musik im Outro. Chrissy gefielen meine Ideen und sie empfand es als toll gespielt. Und Fasi fand, ich hätte es clever gemacht. Vielen Dank, da freue ich mich doch, denn so hatte ich nicht nur beim Spielen, sondern ihr auch beim Hören Spaß. Vielleicht ergeben sich bei Zeiten weitere Möglichkeiten oder andere Schrittierlokationen und vielleicht kann ich euch dann irgendwann auch erzählen, wie es ist, eine Drohne um die Ommerborner Kreuze zu fliegen. Unter Videoüberwachung, die älteren HörerInnen erinnern sich, aber bis dahin läuft noch einiges Wasser den Rhein herunter, denn ich muss ja noch auf die Nummer fürs Pepperl warten. Apropos Rhein. Der Deutschlandfunk vermeldete neulich, dass ein Chemnitzer den Rhein in 25 Tagen von der Quelle des Rheins in der Schweiz bis zur Mündung in Rotterdam durchschwimmen und dabei Wasserproben sammeln möchte. Respekt. Ich würde und könnte das nicht. Also lebend. Aber ich stelle auch nicht in Frage, dass zumindest Teile von mir in Rotterdam ankämen, wenn ich an der Quelle des Rheins in selbigen sprenge und sei es in homöopathischer Dosierung. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet diese Episode. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 96 vom 9.06.22. 96? 9.06.? Die Pfingstochsen-Edition. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.